Wahrheit gesagt. Langsam verreckt, ich bin ihr Gesicht. Doch halt mich wohl für göttlich, wie kleiner dummer Wicht. Du fallst hier drin, ich will rein. Sehnsucht nach Kümmerkind.